creepe durch die Nacht. Was schafft er die letzten 100 Jahre nur an dich gedacht? Ich habe Hunger, breche in dein Haus, schlimmer Rache. Ah, ich bin kein Dieb, doch habe lange Finger, Spinnen, Mann. Ich nehme sie bei der Hand und überprüfe, ob sie schwimmen kann im Sumpf. Herz ist Trumpf, ich hab keins, zeig mir deins. Es schmeckt gut, ich speise hinein und spüre den Adrenalin. Schuh, dein Vater sieht zu, doch er kann nichts machen, außer mich hassen, denn meine Zombies bedrohen ihn mit Stichwaffe. Ist dein Haus in Europin? Das Haus ist ziemlich alt. Da war ich jeden Sonntag raus und machte alte kalt. Durch die Trauerweiden am Straßenrand rauscht das Lied von deinem Ende. An jeder Tür ein Talisman, jeder im Dorf kennt die Legende. Klopfen, du musst den Abendland verscheuchen, dem verhexten Amulett, sonst wird dich Skinhead Black verspeisen. Jede Nacht ein Verbrechen meiner ekelhaften Crew. Ich ziehe den Reißverschluss meiner SM-Ledermaske zu. Hausverbot in der Hölle, denn ich aufweigte den Satan. Am liebsten spiele ich Tetris mit geborenen Kadavern. Da ist dein Haus in Neuruppin. Das Haus ist ziemlich alt. Ich bin unter deinem Bett, deine Eltern haben gelogen. Bei meiner Geburt hab ich 666 Gramm gewogen. Überall Maschinen, überall das kalte Fiepen. Meine Eltern waren auf Stahl, sie konnten mich nicht lieben. Dafür müsst ihr büßen, ich mag Baumen, nix im Kopf drin. Alle Damen lächeln nett, wenn sie ausgestopft sind. Autobahn Richtung Hölle, warum hast du Herzrasen? Chiri, du wolltest doch schon immer mal das Meer fahren! Dein Haus in Europa, das Haus. Das ist ziemlich alt. Da war